man entblicken kann. Alles steckt fest, nur noch rückwärts gewandt gibt's nicht. Fast alles schon einmal gehört. Dabei gibt es Menschen, die das stört. Gott weiß ja, schmiedet denn niemand Unikate mehr. Das letzte Revival zu verdauen.